Das 1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, wir sind wieder da und melden uns zurück aus dem Wochenende. Schön, dass ihr auch da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Wie immer montags offen und frei für alle eure Themen. Also wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, dann meldet euch, egal über was ihr mit mir sprechen wollt. Wir haben einen Hinweis bekommen von einem Zuschauer, einem Zuhörer, und der informiert uns zunächst einmal, dass seit dem 5.4. bis zum 15.6. in Berlin die Biennale läuft. Und im Rahmen der Biennale gibt es einen Film zum Thema Objektsexualität. Darüber haben wir vor vielen Jahren ja hier in der Sendung auch schon einige Male gesprochen. Also mit Leuten, die Gegenstände aller Art, auch sehr große Gegenstände, lieben und sexuell begehren. Ich würde gerne diesen Hinweis des Zuschauers nochmal aufgreifen und auch sehr gerne noch einmal mit jemandem sprechen, der objektsexuell orientiert ist, also der einen Gegenstand liebt. So absurd das für so normal ausgerichtete Leute auch klingen mag, aber diese sexuelle Orientierung gibt es, und ich kann mich an einige sehr interessante Gespräche hier in der Sendung erinnern. Also wer gerne darüber auch gerne mit mir sprechen möchte, der möge sich melden. 0800 220 50 50, unsere Telefonnummer, wie immer kostenfrei für euch, oder ihr mailt domian@wdr.de. So, jetzt bin ich gespannt auf meine erste Anruferin, und die ist 28 Jahre alt und heißt Andrea. Guten Morgen. Ja, hallo, guten Morgen, Domian. Hallo Andrea, schön, dass du da bist. Ja, danke schön. Um was geht's bei dir? Also eigentlich geht's, also ich habe Bulimie und Magersucht. Mhm. Und eigentlich habe ich dich angerufen, weil du hast hier in Essen dein Buch vorgestellt. Vorige Woche, ja, genau. Ja, und ich hatte mir sofort die Karten gekauft und habe mich da sehr drauf gefreut, einfach mal was Normales zu machen, unter Menschen zu sein, mit meiner besten Freundin dann einfach zu hören, was du da vorliest. Mhm. Und ja, dann fing der Tag schon so schlimm für mich an. Also Depressionsschübe und total unter Druck gesetzt, weil ich mir gedacht habe, Mensch, hoffentlich schaffst du das bis heute Abend. Mhm. Und ja, dann hat es halt nicht geklappt, und irgendwie hatte ich so das Gefühl, ich wollte dir gerne mitteilen, ich wäre gerne gekommen. Das war sehr nett und freue mich, dass du mir das sagst. Ja. Aber was du erzählst, klingt für mich schon sehr bedrohlich. Ja, ist es auch. Wie lange bist du erkrankt an Bulimie, an Brech- und Magersucht? Also die Magersucht hat sich wie bei allen eigentlich mit der ersten Diät eingeschlichen in meiner Pubertätszeit. Mhm. Und die Bulimie ist jetzt ungefähr seit 5 Jahren. Wie stark ist die Bulimie fortgeschritten? Das kann man aber ganz gut daran erkennen, indem jemand sagt, wie oft er am Tag, ich sage es bewusst so, weil es ja so ist, frisst und erbricht. Mhm. Also es gab eine Zeit, die ganz, ganz schlimm war. Da war es also, ich weiß gar nicht, mehrere Prozessionen, sag ich jetzt mal, Tag. Pro Tag, ja. Mm, mm. Und jetzt im Moment ist es halt so, dass ich das eher vermeide, aber esse dann halt nicht. So. Dann schlägt also die Bulimie in eine Magersucht um. Mm. Und ab und zu kommt es dazu, dass du dann wieder dir den Magen absolut voll isst, dass ja, nichts mehr reinpasst? Eigentlich das jetzt nicht mehr. Das sind sogar Sachen irgendwie manchmal, die echt gesund sind, und dann sitze ich davor und denke, komm, das ist jetzt gesund und hab so Kalorien und so weiter, und dann klappt es trotzdem nicht. Und selbst die, nehmen wir an, du hast einen sehr guten, auch gut schmeckenden und gut aussehenden Apfel und isst den, ja, so überkommt dich dennoch hinterher ein schlimmes Gefühl und du erbrichst den Apfel wieder. In ganz schlimmen Zeiten, ja. Mhm. Kannst du solche kleinen Mengen auch ganz einfach erbrechen? Geht das? Wie funktioniert das? Viel trinken. Und dann den Finger in den Hals stecken? Nee, das kommt dann von alleine. Wie viel wiegst du denn im Moment? 38 Kilo. 38 Kilo. Holla, das ist aber wenig. Ja. Wie groß bist du? 1,60. 38 Kilo, das ist ja schon also ganz nah an der Grenze, dass du vollkommen zusammenklappst. Ja. Was machst du den ganzen Tag über? Also es ist so, dass ich jetzt schon seit Monaten auf einen Klinikaufenthalt warte. Ah, das ist eingefädelt. Ja, ich war auch schon mal in einer Klinik, wo ich mich auch sehr drauf gefreut habe, dass das jetzt endlich geklappt hat und so. Und dann bin ich mit meiner Psychologin überhaupt nicht klargekommen. Mhm. Und die mir dann letzten Endes auch gesagt hat, das Konzept wäre nicht das Richtige für mich, ich wollte doch bitte gehen. Also die haben mich praktisch nicht rausgeschmissen, aber nahegelegt zu gehen. Na toll. Ja. Na toll, einen so schwer kranken Menschen einfach wegzuschicken. Ja, und das war ganz schlimm für mich. Also dann wieder nach Hause zu kommen und... Und jetzt steht ein Aufenthalt in Aussicht, der auch, ich sag mal, adäquat für dich ist. Ja. Ja. Also das ist in Bad Oeynhausen. Ja. Und ja, ich hatte auch schon mehrere Leserartikel in die Zeitungen geschrieben, irgendwie, dass es unmöglich ist, wie hier in Deutschland jemandem geholfen wird. Also ich saß mehrfach heulend bei meiner Krankenkasse und dann ging das alles über meine Rentenversicherung, weil das wohl eine Reha-Klinik ist. Und aber nach allen Komplikationen ist das jetzt genehmigt und du darfst auch dorthin. Ja, ist nur die Frage jetzt, wann es losgeht. Ich denke am 22. diesen Monat. Ah ja. Für wie lange dann zunächst? Das weiß ich nicht. Weißt ich denke, du nicht? So lange, also ich denke so 3 Monate bestimmt. Mhm. Aber du hast bisher noch keinen so langen Klinikaufenthalt hinter dir? Nein. Hast du eine ambulante Therapie denn schon mal gemacht? Ja, das habe ich. Ich habe auch einen tollen Arzt gehabt. Aber das hat nicht. Ja, der hat mir schon in dem Sinne geholfen, aber. Es muss ein Klinikaufenthalt sein. Glaube ich auch, bei der Schlimme des Vorfalls, wie du es gerade geschildert hast, glaube ich auch, dass das das einzige Richtige ist. Mhm. Natürlich kann man in dem Zustand nicht mehr arbeiten. Nee. Hast du vorher, du hattest wahrscheinlich einen Beruf ausgeübt. Ja. Mhm. Was hast du gemacht? Ja, Sport- und Fitnesskauffrau. Sport- und Fitnesskauffrau. Das kam ja auch noch hinzu. Mhm. Also... dann die Gefahr natürlich auch noch größer. Ist. Natürlich, ja. Ja. Wie lange bist du jetzt aus dem Beruf schon raus? Ein Jahr. Hast du einen Freund? Ja. Wie geht der mit dieser Erkrankung um? Das ist ja eine sehr belastende Erkrankung für die nahen, dich umgebenden Menschen. Ja, also er geht im Moment toll damit um. Also ganz am Anfang war das auch anders und dann habe ich ihm das auch verheimlicht und er wollte es auch nicht sehen. Und jetzt im Moment ist es halt so, er isst immer mit mir zusammen, weil ich nicht gut alleine essen kann und ist halt auch immer für mich da. Bist du ganz offen zu ihm und sagst, wenn es ganz schlimm ist, ich gehe jetzt wieder zur Toilette und erbreche es? Ja. Das sagst du ihm? Mhm. Ja. Wie lange kennt ihr beiden euch schon? 12 Jahre. 12 Jahre. Also hat er die ganze Geschichte richtig miterlebt. Ja. In allen Facetten. Ja. Der Arme. Du hast gerade gesagt, auch du konntest da nicht zu mir kommen wegen der auch einer depressiven Stimmung. Ja. Das kommt hinzu. Ja, ganz schrecklich. Als Begleiterscheinung dieser bulimischen Erkrankung oder ist das eine eigenständige Parallelerkrankung, die Depression? Also ich glaube, dass das alles miteinander zusammenhängt. Mhm. Ja, also ich glaube, dass meine Depressionen diese Geschichte auch ausgelöst haben. Mhm. So, ne? Also durch diese ganzen Sachen, die da in mir schlummern und das gehört alles irgendwie zusammen. Du hast dich sehr viel wahrscheinlich mit dir beschäftigt. Ja, sehr viel. Was glaubst du, ohne jetzt in die Details gehen zu wollen, was ist das für dich Schwierigste oder gar Schlimmste, was in dir schlummert? Oh, Domian, wenn ich das wüsste. Also... Kann ich gar nicht so sagen, das ist ja das Schlimme, wenn ich das jetzt irgendwo festmachen könnte oder so, weil ich bin jetzt nicht jemand, der von meinen Problemen davonläuft oder so, sondern ich versuche dann schon daran zu arbeiten. Du bist aber auf jeden Fall für dich ganz fest entschlossen, jetzt auch durch diesen Klinikaufenthalt gegen die Krankheit zu kämpfen, dagegen anzugehen, mit der Sehnsucht und der Hoffnung, irgendwann wieder ein relativ normales Leben führen zu können. Ja, genau. Mhm. Ich möchte endlich wissen, wer ich bin. Ich möchte dir sehr viel Mut machen dafür. Danke, Domian. Und möchte dich wirklich auch sehr animierend, dass du diesen Aufenthalt, diesen stationären Aufenthalt auch durchstehst. Ja. Auch wenn das vielleicht schwierig ist. Das, was dich zu Hause erwartet, wenn du es abbrichst, ist noch viel schwieriger oder bedeutet Krankheit, im schlimmsten Fall Tod. Ja. Das weißt du. Das weiß ich, ja. Und du weißt auch, dass ich das nicht so leichtfertig daher sage. Vielleicht weißt du es, dass ich ja selbst diese Erkrankung auch mal hatte. Nein, das wusste ich nicht. Vor vielen, vielen, vielen Jahren. Nein. Daher erahne ich, was du empfindest und fühlst. Kannst du denn mittlerweile wieder ganz normal leben? Ja, völlig. Obwohl man zum Essen nie mehr eine ganz normale Haltung hat. Ja. Das ist wahrscheinlich wie mit einem Alkoholiker. Aber es belastet mich nicht mehr. Aber als Gedankenthema, so latent, ist es da. Aber es ist, die Krankheit ist weg. Ja. Und ich weiß, wie schwer es ist. Aber ich weiß auch, dass man es schafft. Ich habe es geschafft. Und du schaffst es nur wirklich, wenn du eisern bist. Ja, ich weiß. Nur dann schaffst du das. Ich weiß. Natürlich mit Unterstützung von Fachleuten, wenn du jetzt nach Bad Oeynhausen gehst, von der Klinik ich übrigens auch ganz Gutes gehört habe schon. Ich weiß es nicht genau, aber ich habe einiges Gutes gehört. Das macht mir auch Mut. Liebe Andrea, es war schön, dass wir uns jetzt zumindest hier haben sprechen können. Ja, das finde ich auch. Man kann aus dieser Scheißkrankheit rauskommen. Das freut mich, dass mir jemand sagt, man kann der selber betroffen. Ja, man kann da rauskommen. Es ist zwar alles schwierig und alles sehr mühsam, aber du hast auch schon genug Schwieriges und Mühsames hinter dir und hast das auch alles durchgehalten. Dann schaffst du auch diesen Genesungsprozess, der am Anfang eben auch sehr problematisch ist. Aber ich sag dir, so war es bei mir damals, jede Woche, jeden Monat, den ich geschafft habe, relativ normal zu leben. Am Anfang waren es einzelne Tage, waren ein Riesenerfolg für mich und haben mich so motiviert. Es gab dann natürlich auch wieder Rückfälle. Ja. Wenn ich es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Tage ausgehalten hatte und dann gab es einen Rückfall. Das haut einen natürlich wieder völlig um. Aber dann darf man nicht am Boden liegen bleiben. Da muss man wieder aufstehen. Ja. Muss man wieder aufstehen und wieder nach oben gehen. Irgendwann hat man es geschafft. Das Liebe Andrea, danke. Viel Kraft wünsche ich dir. Dankeschön. Und schönen Grüße an deinen Freund. Ja, das war richtig. Euch beiden alles Gute von Herzen. Danke, du mir. Tschüss. Tschüss. 0800 220 50 50. Das ist unsere kostenfreie Telefonnummer für euch, wenn ihr gerne mit mir reden wollt, egal über was. Heute reden wir über alles und eventuell auch über Objektsexualität, wenn jemand sich dazu meldet. Und morgen haben wir ein Thema, wie immer Dienstag. So, morgen heißt unser Thema Hotel Mama. Ich möchte gerne mit Mama-Söhnchen und mit Mama-Töchtern reden. In der Regel sind es aber Männer. Warum das so ist, weiß ich auch nicht. Ich möchte gerne mit Leuten reden, die, obwohl sie schon recht alt sind, sagen wir mal Ende 20, 30, 35, gar 40 oder noch älter, die noch bei der Mama zu Hause wohnen und sich bedienen lassen. Und möchte sehr gerne auch mit den Müttern reden von solchen Mama-Kindern. Gerne auch mit den Partnern oder Partnerinnen von Mama-Söhnchen und Mama-Töchterchen. Hotel Mama, unser Thema morgen. Heute ganz offen und gerne auch ein Gespräch zum Thema Objektsexualität. Hier ist Stefan. Stefan ist 32 Jahre alt. Halt, wo ist er? Hier ist er. Hallo, Stefan. Ja, hallo. Stefan, hallo. Grüß dich. Was ist dein Thema? Ja, ich habe es gerade schon mal so gehört, so als Themenanreiz, sage ich mal, dieses Objektsexualität. Ah, das ging aber schnell. Ja, ich war schon länger in der Leitung. Ach so, ja, das wusste ich jetzt gar nicht, was meine Kollegen da im Hintergrund gezaubert haben. Können gerade. Ja? Ach, du rufst zum Thema Objektsexualität an? Ja, nicht wirklich. Sondern? Zum Teil als auch. So, dann lüfte das Geheimnis. Ja, das Objekt, sag ich mal, der Sexualität sind für mich die Schuhe. Ja, das ist so das geht schon mal so in die Richtung. Ja, ne? Ich habe ja hier schon mit Leuten gesprochen, die eine Musikbox geliebt haben, zum Beispiel. Okay. Also große, sehr große Gegenstände. Also bei dir sind es Schuhe. Ja. Aber ist das nicht eher ein Fetisch? Kann man das nicht als Fetisch bezeichnen? Ja. Durchaus. Also du magst aber auch die Frauen in den Schuhen? Ja, das ist eine wunderbare Kombination für mich. Okay, also nur Schuhe alleine, das wäre es nicht. Doch, ist es auch. Ach, das ist auch. Also du kannst auch mit Schuhen glücklich werden. Ja. Aber nicht auf Dauer. Nee, nicht wirklich. Wer kann das schon? Ja. Ich meine, Musikbox wahrscheinlich auch nicht. Doch. Das ist bei den Leuten wirklich so, dass die ihre gesamte Erotik und Sexualität und auch Liebe auf einen Gegenstand projizieren. Da spielen im Bereich Sexualität keine Menschen mehr eine Rolle. Aha. Das ist schon eine Nummer gesteigerter als das, was du jetzt erzählst. Aber dennoch bin ich interessiert an dem, was du erzählen möchtest. Wann hat es bei dir angefangen? Du bist 32 Jahre alt. Wann? Oh, habe ich gerade schon mal versucht, darüber nachzudenken. So. Also ungefähr. Solange ich mich erinnern kann. Also schon so in der Pubertät und so, warst du scharf auf Schuhe? Hast du auf Schuhe geguckt? Wahrscheinlich noch davor, ja. Ja? Frauenschuhe, Damenschuhe. Also, ja, es ging eigentlich damit los, sag ich mal, dass ich beim Kinderalter, sag ich mal, so mehr auf Turnschuhe geguckt habe. Oder anders haben Kinder ja eigentlich nicht an. Ja. Bei Erwachsenen oder schon bei Gleichaltrigen? Ja, immer auch so in gleichaltrigen Bereichen. Ja, immer auf Turnschuhe von Mädels? Ausschließlich auf Mädels, ja. Ausschließlich auf Mädels, ja. Ja. Also, so halt, dass Dinge zertreten werden darunter. Bitte? Dass Dinge zertreten werden unter den Schuhen, sag ich mal, wenn sie irgendwo langlaufen, mehr oder weniger achtlos, sag ich mal, hat mich schon mehr oder weniger... Ach, es geht gar nicht... erregt. Ach so, es geht gar nicht allein um die Form der Schuhe und welche Farbe die haben, sondern dass die Schuhe etwas zertreten auf der Straße? Zum Beispiel, ja. Das tönt dich an. Ob es eine Zigarettenkippe ist oder ein Käfer, der es nicht gehabt hat. Der arme Käfer. Aber im Ernst, das macht dich an. Ja, es geht ja noch weiter. Erzähl. Also, ich komme ja quasi von einem zum anderen im Laufe der Zeit. Hinterher kam es dann, also nicht nur dieses, sondern auch, es kam dann dazu, quasi sich vorzustellen, der Käfer selbst zu sein. Wie es wohl ist, so sag ich mal, ob man das Profil noch spürt von den Schuhen, sag ich mal, doof gesagt. Ja. Als auch der Schuh selbst zu sein irgendwo. Ja. Wenn man sieht, sag ich mal, wie ein Mädel da, sag ich mal, auf Treppenabsatz steht so und der Schuh, in der Schule kann man es gut sehen, so am Treppengeländer, wenn man so auf eine Klasse wartet, bis sie aufgemacht wird. Ja. Oder halt so der Schuh so mehr oder weniger platt gequetscht wird, so. Ich hatte mal vor vielen, vielen, vielen, vielen Jahren einen Anrufer, der hatte so eine ähnliche Fantasie. Der stellte sich immer vor in seinen sexuellen Vorstellungen, dass er zusammenschrumpft zu einem Miniaturmännchen und verfolgt wird von so einem sehr geilen, tollen Damenpumps. Und auch immer so kurz davor ist, von dem Damenpumps zerquetscht zu werden. Ja. So ähnlich ist es bei dir auch. Ja, also hat sich auch in diese Richtung auch hin entwickelt. Ja. Ich sag mal, eine Beschleunigung überhaupt gab es durchs Internet. Ja, ja, sicher. Mhm. Das ist ja, ich sag mal, ich habe bis dahin geglaubt, der Einzige auf der Welt zu sein, der, wie soll man das nennen? Ich nenne es mal einfach so in meinen Augen ein bisschen krank. Also, ich will jetzt nicht sagen, dass ich pervers bin irgendwo, ne? Aber ich toleriere mich halt nur selbst irgendwo. Ja. Ich würde bei anderen abstoßend finden. Ach, das würdest du bei anderen abstoßend finden? Eigentlich schon, ja. Ich finde es, also wenn du mir das so erzählst oder wenn ich sowas höre, finde ich das erstmal ja skurril oder ungewöhnlich. Und es ist ja, du schadest ja niemandem damit, es ist nicht nichts Vulgäres oder nichts Ekelhaftes oder so. Es ist halt ein bisschen verrückt einfach, das Ganze. Wie ist es denn so jetzt im Moment, du bist ja 32 Jahre alt, was sind denn so die Hauptfantasien in Richtung Schuhe, wenn du da so richtig innerlich in Fahrt kommst? Ja, heutzutage gucke ich natürlich mehr so auf Stiefel, High Heels halt. Ich betrachte nach wie vor gerne die Sohle, wie die abgerieben ist, sag ich mal. So oftmals sind die ja mehr so kreisförmige Riefen darauf, also als hätten die doch gerade mit der Kippe austreten dürfen, bevor sie hinfortkamen. Ja. Ich muss dazu sagen, ich besitze die Möglichkeit, an so Schuhlagern dran zu kommen, so gebrauchte Schuhe. Ach so, du besitzt die Möglichkeit und daraus schließe ich, dass du dann zu Hause viele gebrauchte Damenschuhe hast? Daraus kann man schließen, ja. Die du aber selbst nicht anziehst? Nee, würde mir auch nicht passen, glaube ich. Die guckst du dir an und was machst du mit denen noch? Das willst du nicht wirklich wissen, oder? Naja gut, also wahrscheinlich stellst du dir die auf deinen nackten Bauch und auf andere nackte Gegenstände. Ja, oder? Ja. Teil des Körpers. Ich kann, sag mal, auch mich daran... wie nennt man das? Ja, eine Art Masturbation, ja. Ja, genau. Mit den Schuhen. Mit den Schuhen. Das hat sich auch im Laufe der Jahre auch weiterentwickelt. Wie viel Paar Schuhe hast du zu Hause? Kann ich nicht sagen. So viele? Also weit über 100 auf jeden Fall. Und wo lagern die? In Kartons größtenteils. Im Keller oder in deinem Schlafzimmer oder wo? Im Keller als auch im Schlafzimmer. Lebst du alleine? Ja. Hast du schon mal eine längere Beziehung gehabt? Ja, ich war sogar schon verheiratet zwischendurch. Ach so, und hat deine Frau diese sonderbare Leidenschaft geteilt mit dir? Ja. Oder toleriert zumindest? Nur halt meine Sammlung nicht. Aber sie wusste von der Sammlung? Ich habe sie damals auflösen dürfen, deswegen. Ach so. Die Ehefrau wollte nicht, dass du diese Damenschuhe bei euch zu Hause hast, weil das ging ja dann eine Nummer zu weit. Ja, das ist eine Art Eisversuch gewesen. Verstehe. Ich muss dazu sagen, ich bin da auch nicht mehr da stehen geblieben an dem Punkt. Es geht noch weiter. Ja, klar. Ja, bitte, raus damit. Ja, wär sonst tot, wenn man nicht mehr weiter fortschreitet. Ja. Und zwar durchs Internet halt, stieß ich dann auf eine Seite, die hieß mit Fun-Videos oder so. Mit was für Videos? So lustige Videos. Lustige Videos. Fun-Videos. Ja, wenn Kaninchen vor der Wand gerannt ist oder Motorradfahrer beim Bremsen, sag ich mal so, vorne rüber geplumpst ist. Sehr lustig. Naja, okay. Ja, so hieß es seitdem. Mhm. Fun for Fee oder so ähnlich. Ist ja egal. Und da war eben auch ein Video, das hieß Eiermatsch. Mhm. Und ich lustigerweise klickte auch drauf und dann habe ich dann gesehen, wie dann ein Mann, in diesem Fall auf dem Bauch liegend. Ich verstehe schon. Und eine Frau tritt auf ihn drauf. Nur auf die Eier. Ja gut, das habe ich mir schon gedacht. Jetzt. Ja. Deswegen ist ja auch Eiermatsch. Ja. Okay, und das schaut dich auch an. Und bis dahin nicht, bis zu diesem Tag. Aber jetzt? Von dem Tag an, ja. Das heißt, du suchst Kontakt zu Frauen, die das mit dir machen? Ja, sicher auf Eier. Also, bitte? Die sind doch etwas empfindlich. Ja, okay, aber so in die Richtung. Das müssen wir jetzt nicht zu detailliert besprechen. Aber diese Richtung, da versuchst du Frauen. Richtig. Mhm. Und sind das Prostituierte? Anfangs ja. Jetzt nicht mehr? Nee, meine Frau hat das ja mitgemacht, das Spiel. Ach so, da warst du noch verheiratet? Ja, klar. Ach so. Mhm. Ich hab natürlich mich vor meiner Ehe schon einmal damals mit Prostituierten getroffen. Mhm. Weil, schlecht zu sagen zu jemandem, den man so kennengelernt hat, hör mal, ich finde toll, betreten zu werden. Ja. Deswegen erstmal so mal geguckt, ob man so Mädels überhaupt dazu bringen könnte. Ja. Wie ist es denn heute? Wie lernst du deine Partnerin übers Internet kennen oder läuft das heute auch noch über Prostituierte? Beides. Also ich muss sagen, auch meine Ex-Frau kommt da gern mal für vorbei, um mich zu quälen, sag ich mal. Ach so, der Kontakt besteht da noch. Ja, ja. Also ein bizarrer sexueller Kontakt besteht noch. Ja, also früher war das halt so, dass sie halt wusste, wenn sie das mit mir macht, auch auf meinen Penis drauftritt, sag ich mal. Muss man sich so vorstellen. Ja, nee, das müssen wir jetzt nicht im Detail erklären. Okay. Wir haben das schon grob jetzt verstanden. Okay. Hast du denn den Eindruck, dass das ist ja schon eine sehr krasse Form der Sexualität? Ich glaube auch, ja. Hast du den Eindruck, dass du hast gerade den Begriff gebraucht, das ist ja alles ein bisschen krank. Hast du diesen Begriff leichtfertig gebraucht oder findest du das wirklich ein bisschen schon abartig? Ich sag's mal so, also ich habe ja diverse Mädels auch so in meiner freien Welt kennengelernt, außer des Internets. Mhm. Also bin ich darauf fixiert jetzt auf so Sachen. Mhm. Nur halt, ich sag mal, wenn Mädel, sag mal, irgendwelche doofen, ich sag mal, gerade so in Mode ist, so komische Schuhe aus wie Pommesschalen, sag ich mal, ich sehe mich von vornherein niemand, mit dem ich mich rund unterhalten würde. Okay, meine Frage war aber ganz anders. Meine Frage war, findest du, dass diese Orientierung der Sexualität noch im Bereich einer, ich sag mal, bizarren Norm ist oder ist es schon abartig? Empfindest du dich als krank? Ich mich selber ja. Aha. Ich weiß aber durch diverse Foren, dass ich nicht der Einzige bin und eher zu den Harmloseren gehöre offensichtlich. Hast du Angst, dass diese besondere Sexualität dich mal irgendwann, dass die dich mal aufsaugt, dass es immer schlimmer wird, dass du immer abartigere Fantasien kriegst? Ja. Ich bin quasi, dreht sich den ganzen Tag mehr oder weniger schon darum, um solche Sachen. Mhm. Das ist wirklich so ein Punkt, Stefan, wo ich dann auch sage, bei aller Toleranz gegenüber allerlei Schweinereien, die man so machen kann, wo man für sich auch eine Grenze ziehen sollte und wo man sagt, das ist irgendwie jetzt, das geht nicht mehr. Entweder schafft man das von sich aus, das zu unterlassen, oder man sucht auch wirklich Hilfe von außen. Weil irgendwann wird es wirklich pervers und irgendwann schadest du dir damit auch und das isoliert dich und treibt dich in eine Enge. Also und macht einsam, letztendlich auch einsam. Hast du denn... Das kann ich so nicht bestätigen jetzt eigentlich. Nee, noch, vielleicht noch nicht, weil ist es ja auch noch nicht so. Ja. Ich finde nur, dass wenn man so einer Sache nachgeht oder wenn man solche Ansätze hat, dass man da sehr vorsichtig sein muss und dass man sich sehr streng auch im Auge haben sollte. Damit man anderen und sich selbst aber auch nicht schadet, aber sich selbst eben auch nicht. Und das ist immer so eine Gratwanderung. Wann fängt man an, sich selbst zu schaden? Bist du denn noch in der Lage, du hast es gerade angedeutet, auch so relativ normale Sexualität auszuüben mit einer Frau? Ja, das durchaus. Das durchaus. Mhm. Ja. Es dauert nur halt länger bei mir, sag ich mal. Verstehe. Weil also ich quasi wiederum eine Frau mit Schuhen vorstellen muss dafür. Ja, ist mir schon klar. Also, das ist sicher so eine Gratwanderung, auch nochmal zwischen Objektsexualität und Fetisch, was du da praktizierst. Ja. Aber dennoch interessant, mit dir gesprochen zu haben. Ja. Wenn es dir selbst zu krass wird und zu unheimlich, solltest du dir Hilfe bei einem Sexualtherapeuten suchen, finde ich. Das kannst du dir immer so abspeichern im Hinterkopf. Aha. Woran merke ich so selber, frage ich mich. Dann würde ich sagen, sprichst du noch mal ein paar Worte mit meiner Psychologin, okay? So schlimm ist es doch auch nicht, oder? Und so schlimm ist es auch nicht. War ja nur ein Angebot. Okay, dann lassen wir das sein. Ja, ich meine, ich sag mal, ich tue niemandem weh so eigentlich. Ne? Also, nein, ich habe es ja gerade schon erklärt. Wenn du meinst, dass es für dich auch zu krass wird und dass du von deiner eigenen Bewertung auch das Gefühl hast, jetzt wird es pervers, dann musst du was tun, dann muss man was tun. Was würdest du denn so raten, so als einer, der ständig das Ohr am Puls der Zeit hat da? Und ich kann mich ja schlecht über mich selber urteilen. Ja, dafür müsste man jetzt noch ein bisschen ausführlicher reden, deswegen habe ich dir das Gespräch angeboten mit Simone. Das können wir jetzt nicht so ganz lange hier führen. Sollen wir dich dann nochmal zurückrufen? Können wir da gerne tun, ja. Sehr gerne, Stefan. Dann legst du bitte auf und Simone, meine Psychologin, ruft dich an. Alles klar. Alles Gute. Ja, tschüss. Auch so. Dankeschön, tschüss. 0800 220 5050, wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, dann meldet euch oder mailt rund um die Uhr und wenn ihr mailt, bitte in die Mail eure Anschrift schreiben, nicht eure Anschrift, eure Telefonnummer schreiben. Morgen heißt unser Thema Hotel Mama. Ich möchte gerne mit Mamasöhnchen reden, mit Mamakindern, die noch sehr, sehr lange bis ins hohe Alter hinein bei der Mama wohnen und sich bedienen und beköstigen und naja, letztendlich, die Mama macht alles und würde auch sehr gerne mit Müttern reden, ob sie das okay finden oder ob ihnen der Zögling auch mittlerweile auf die Nerven geht und auch sehr gerne noch mit Partnerinnen von Mama-Söhnchen oder Mama-Töchtern auch. Ich habe es ja gerade schon gesagt, in der Regel sind es ja dann doch die Männer, aber es gibt natürlich auch Frauen, die sehr lange bei der Mama wohnen und sich bedienen lassen. So, weiter geht es mit der Ute und Ute ist 60 Jahre alt. Guten Morgen, Ute. Morgen, Domian. Ich freue mich mal endlich mit dir telefonieren zu dürfen. Und vielen Dank. Ich brauche dich auch heute und ich sehe deine Sendung schon seit Anfang 90er Jahren. Mhm. Habe auch viel gehört, viel Schlechtes und Gutes und heute bin ich dran, bin auch im Moment noch ein bisschen traumatisiert. Mhm. Was ist geschehen? Also ich bin 7 Jahre mit einem Mann befreundet oder gut, auch eng zusammen gewesen, wir haben zusammen gewohnt. Mhm. Und haben dann nachher auf jeder seine Wohnung, weil ich nicht das Zusammenleben kann und kenne. Ich kann das nicht. Ich bin eigentlich gewohnt alleine und bin eine sehr selbstständige Frau. Ich mache auch alles selber und im Technischen auch so im Bereich, da brauche ich keinen Mann für. Mhm. So, und dann haben wir das dann so gemacht und das andere war auch, er war dann auch, wie soll ich sagen, er war ein sehr gutmütiger Mensch, sehr weich und konnte sich auch nicht durchsetzen, zu gutmütig und aber auch wieder, dass er keine Interessen hatte, dass er nicht alleine sein konnte. Und mir fehlte dann ja auch die Luft zum Atmen, wo bei mir das Gegenteil war. Ne? Mhm. Naja, dann haben wir das immer so gemacht. Also dann habe ich also so 160, 170 Mal telefoniert bei ihnen. Und wenn ich dann mal alleine sein wollte, dann habe ich das auch gesagt, was er nicht so gerne wollte. Aber ich habe das dann so hingekriegt. Und nun ist es so, dann haben wir ja, gestern hatte ich ihn noch angerufen. Und dann hatte er noch Formel 1 geguckt. Und dann sage ich, dann, ich habe noch was, wir können dann noch mal rausfahren und mal einen Vogel kaufen. So wählen sie dich. Ich habe ja so Vögel und Papageien. Ja. Und dann sind wir da hingefahren und dann war er noch bei mir in der Wohnung und haben wir noch ein bisschen Kaffee getrunken und dann geht er ja meist so bei 18 Uhr, 19 Uhr dann in seine Wohnung. Das ist nicht weit, das sind vielleicht 10 Minuten. Mhm. Und dann haben wir noch telefoniert, weil wir hatten dann noch was mit der Versicherung und hat er sich vertan und dann rief er dann nochmal abends an. Da sagt er, hat dann Mist gebaut, das war doch wohl richtig, was du gesagt hattest. Da hat er nicht richtig geguckt, naja. Und dann wollten wir ja heute noch ein bisschen raus, weil ich ja sonst jetzt auch Altenbetreuung mache. Und ich brauche das einfach, weil ich ja selber auch sehr krank war. Okay, Moment, was ist... Naja, und dann rufe ich da an und kriege hier nicht an das Strippe. Mhm. Und dann um 10 und nochmal über Handy und alles. Ich denke, das stimmt was nicht, ich muss da hin. Und dann bin ich hingefahren, habe auch seine Schlüssel mitgenommen, weil ich ja die Einzige bin, die Schlüssel hat. Und dann sehe ich, dass die Gardinen noch zu sind. Und da habe ich gedacht, da ist irgendwas, da ist was passiert, nicht? Und ich muss da ja rein. Ich mochte erst nicht rein, ich musste da ja rein, weil sie Hilfe brauchen. Und dann habe ich dann aufgeschlossen und war alles dunkel und guck und Schlafzimmertür, man kann dann so durchgucken, dann lache also im Bett so eingerollt wie immer und hat geschlafen und dann habe ich ihn noch gerufen und habe ihn am Handgelenk, ich sage, Herbert, kam keine Antwort und nichts und ich habe auch alles zugelassen, hatte dann gleich Notarztwagen und alles, die kam dann auch sofort und was ist denn du? Ist gestorben, der war gestorben. Schon heute Morgen gestorben. Heute Morgen gestorben. Ich kann das gar nicht fassen. Ist er, war er krank, herzkrank? Ja, er war ein sehr starker Raucher. Ich habe immer so geschimpft gehabt die ganzen Jahre. Ich konnte das ja auch nicht ab. Also ist das ein Herzinfarkt gewesen, oder was? Mein Herz wohl. Er hatte ja mal vor Jahren, wie ich das mitgekriegt hatte, bei der Arbeit ist er vom Baum gefahren. Er war ja, hat er so gefahren, ist er vom Baum gefahren, hat auch wohl ein Herzaussetzer, aber die haben nichts feststellen können. Also er ist in der Nacht dann verstorben? Morgens wohl, so um 5, 6. Und dann habe ich... Und der hatte auch du hast gerade so eine lange Einleitung gebraucht, das klang so ein bisschen, der Mann stand mir schon nahe, aber irgendwie... Nicht miteinander, nicht ohne einander, nur es ist so, er braucht die Nähe, er braucht ein Ständig um sich und ich kann das nicht, weil ich das gar nicht... Das habe ich schon verstanden, aber was bedeutete er dir denn? Ja, also nicht, es ist so, ich habe ihn ja sehr geliebt gehabt und dann war das nachher so... Ich hatte keine Luft zum Atmen. Ich konnte gar nichts alleine machen. Ich konnte nichts. Ich war wie verstehe, im Gefängnis. Das heißt, zum Schluss hättest du eigentlich am liebsten diese Beziehung aufgelöst. Ich habe sie ein paar Mal aufgelöst gehabt. Aber er kam immer wieder. Er kam und ich bin weich geworden. Ich habe das dann. Ich hatte immer Mitleid gehabt. Du hast diesen Mann jetzt zum Schluss nicht mehr geliebt. Ich habe ihn immer noch gemocht, aber ob das noch Liebe war, ich konnte auch nicht ohne ihn. Ich habe ihn irgendwie, haben wir uns gegenseitig auch gebraucht dann. Er hat dann das andere, weil er hatte auch keinen Menschen, er hat 4 Kinder und die haben sich dann auch nicht mehr gekümmert. Das ist alles mal. Du hast ihn heute Morgen alleine gefunden. Alleine. Und das ist ja eben, ich habe das ja immer kommen gesehen, Domian, das Stimme war ja, ich habe kurz vorher, also kurz nach Weihnachten, hat mein Ex-Mann sich zu mir geschleppt. Auch mit einem Herz und war so krank, war ganz blau, da habe ich ihn dahin gebracht und der hat mit Tode gekämpft, der hatte Herzflimmern gehabt und alles 6 Wochen habe ich ihn dahin, hat auch kein, dass ich das dann immer bin und habe ihm dann alle so geholfen, was ich konnte und dann habe ich auf einmal, kam mir auch noch so ein Gedanke, habe ich gedacht, jetzt ist bestimmt der Herbert dran. Und es ist auch noch so gekommen und ich habe immer gesagt, er soll sich untersuchen lassen. Was hast du heute den ganzen Tag über gemacht? Gar nichts. Warst du in deiner Wohnung? Erstmal war ich noch da geblieben, ich bin dann aber nicht mehr rein. Ich habe dann die Schwester angerufen, die kam auch, die wollten das nicht glauben. Ich konnte gar nicht telefonieren, ich habe gar keine Nummer mehr gefunden. Hast du denn noch nahe Verwandte oder Freunde, Menschen? Ja, ich habe mit meiner Freundin telefoniert, die konnten das nicht begreifen. Die haben das ja auch alles so mit den Jahren mitgekriegt. Domian er war wirklich ein ganz Lieber, nur war eben halt, er konnte, er musste... Ich habe das schon verstanden, dass er ein ganz Lieber war. Aber er hat auch sehr hilfsbereit, also die, so, das konnte ich alles selber, nur ich brauchte auch mal... Aber eigentlich war die Beziehung innerlich für dich schon zu Ende. Wenn du ganz also ehrlich in dich hineinguckst. Innerlich ist das, Domian, das war ja auch nur so das Schlimme, er wollte immer mit mir schlafen und das andere, ich konnte das nicht. Ich hatte immer Angst, weil es ging einfach nicht mehr mit ihm. Er konnte das nicht und hat sich immer gequält. Und dann hat er nachher... noch diese Viagra oder was genommen. Ich habe immer Angst gehabt, dass er da irgendwann tot neben liegt. Ich habe das ja mal gemerkt. Das Atmen für ihn ja auch immer schon so schwer. Das heißt, selbst diese sexuellen Geschichten hast du dann noch so mitgemacht, ihm zuliebe? Ja, aber nicht so oft, ganz so mal alle 6 Wochen vielleicht mal. Und das war dir eigentlich zuwider? Das konnte ich nicht, weil ich Angst hatte. Angst, dass ihm was passiert währenddessen? Ja, weil er konnte auch nicht so lange, wollen wir so sagen, er war ja auch, er hat immer gesessen, er war nicht sportlich und nichts und er konnte auch nicht lange laufen, dann hat er so geatmet, dann so schnell und wenn er was gemacht hatte, dann hat er auch geschwitzt, also er konnte nicht lange, er hatte auch überhaupt, er war gar nicht belastungsfähig gewesen. Empfindest du in irgendeiner Weise eine Schuld oder hast du ein schlechtes Gewissen? Nee, also wenn ich jetzt Schuld gehabt hätte, dann, wenn ich keinen Kontakt mehr gehabt hätte, aber ich musste den Kontakt weiterhalten. Wir haben auch immer viel unternommen. Er war für mich nachher wie ein guter Freund, ein guter Bruder. War denn so deine, wie hast du dir denn die Zukunft gedacht? War dir das eigentlich ein Grauen, die Vorstellung, dass du jetzt noch viele Jahre vielleicht mit ihm zusammen sein? Also ich sag mal so, ich habe ja viel vermisst dann. Ich habe mich ja nur noch für ihn dann, ich sag mal, so aufgeopfert und konzentriert. Ja, du hast auf vieles verzichtet. Ja, weil ich auch gerne getanzt habe. Ich durfte ja nichts. Ich durfte nirgendwo hin. Jetzt will ich dich mal was fragen. Das ist vielleicht eine harte Frage jetzt, heute, wo er gerade erst heute gestorben ist. Da ist man geschockt. Da ist man natürlich auch sehr traurig, wenn man 7 Jahre sich mit einem Menschen beschäftigt hat. Lass mich mal fragen. Ja. Gibt es denn in dir auch irgendwo so ein Hauch der Erleichterung? Also, wenn man so sagen, ich habe ja so schon, ich wollte ja überhaupt keinen Mann mehr haben, weil das ist, ich habe ja immer Pech mit den Männern, ich sag mal so, wo ich davor war, ich immer zusammen, die mich immer einsperren wollen. Ich muss auch hinzu sagen, ich bin zwar 60, aber ich sehe so jung aus und schlank und habe so lange Haare. Gibt es so einen Hauch der Erleichterung? Müsste ich die nächsten Tage abwarten, vielleicht. Vielleicht, dass ich mich ein bisschen freier bewegen kann, dass so meine ich diese ja. Last los wäre. Weil es ist ja so, ich habe ihn immer angerufen, ein paar Mal am Tag. Ich muss den irgendwie beschäftigen. Weil merkst du, solange wir jetzt reden, dass du mir ganz, ganz, ganz viel erzählst, was du immer machen musstest. Ja, wo er dich so hingedrängt hat. Ja, ich habe eigentlich nur nach Uhr gearbeitet, Domian. Hat er das gemerkt, dass dir das eigentlich alles ein bisschen zu viel war? Doch, ich habe ihm das gesagt, aber wir haben ja Tachen da auch geredet, aber ich war ja auch, bin ja selber ganz krank, ich habe ja so viele Operationen, ich bin an jedem Gelenk operiert, ich habe ja den Morbus Bechterew, konnte kaum laufen und nichts, ich habe mich ja wieder aufgerafft und das hat er auch alles gemerkt, aber das habe ich immer so. Keine Rücksicht. Nein, auch mit dem Rauchen nicht. Ich bin so krank geworden. So, das heißt jetzt, die nächsten Tage wirst du dich auch mit um die Bestattung und all das? Nein. Es ist ja so, Domian, wo er hier gewohnt hat, das ist ja so, ich habe dann ja mal gesagt, wir müssen mal irgendwie was machen, wenn es dir mal schlecht geht oder was. Da wollte er gar nichts von wissen. Ich sag, oder an deine Kinder, da wollte er nichts von wissen. Ach, das heißt, das liegt gar nicht in deiner Macht, das müssen jetzt die Anverwandten machen. Ja, die da kannst du dich gar nicht umkümmern. Nee, die Kinder, das war ihnen alles gleichgültig und die Kinder, die haben ja auch keinen Kontakt gehabt, das ist mal durch die Erbschaft alles kaputt gegangen. Aber du wirst auf jeden Fall zu der Beerdigung gehen. Da gehe ich auf jeden Fall. Die waren auch heute da, die Kinder, und die waren mit mir sauer, ich weiß bis heute nicht warum, und da habe ich auch jahrelang dran genagt. Also ich glaube ja, dass das im Moment noch so, du bist im Moment durcheinander und das ist ein Schock, unter dem du stehst, das ist völlig klar. Aber du hast gerade sehr, sehr, was sehr Kluges in einem Satz gesagt, als ich gefragt habe, ob es auch eine Erleichterung ist, hast du gesagt, das wird sich so in den nächsten Wochen zeigen. Also ich war ja immer irgendwie gestresst. Geht ja immer vom Inneren heraus. Ich muss anrufen. Ich muss ihn beschäftigen. Dann habe ich ihn manchmal beschäftigt oder dann. Jetzt hast du Ruhe. Ich habe jetzt Ruhe. Jetzt hast du Ruhe. Nicht? Und ich konnte überhaupt, kannst du das vorstellen? Ich konnte gar nichts machen. Ich konnte nicht mal richtig Arzttermine wahrnehmen, weil ich immer ihn beschäftigen musste. Er konnte nicht alleine sein, er konnte sich nicht beschäftigen, hatte auch keine Hobbys, gar nichts gehabt. Er hat dann nur eine Wohnung gesessen. Ich habe ihm dann das mit dem Computer mal beigebracht. Vielleicht hat das Schicksal jetzt eine Entscheidung gefällt, die für dein Leben letztendlich gar nicht so schlecht ist. Das wäre immer so weitergegangen. Ich hätte nichts anderes mehr machen können. Ich möchte ja auch gar keinen neuen. Ich kann das gar nicht, Domian, weil ich so viel Interessen und habe auch 3 Kinder. Ich kann das gar nicht. Jetzt hast du so einen Schockmoment. Das ist ja auch völlig klar, wenn man sowas erlebt hat. Das ist eine schreckliche Situation. Und da muss man auch viel reden und da muss man auch versuchen, damit klarzukommen. Du weißt, dass ich jetzt so eine zeitliche Begrenzung hier habe in der Sendung. Ich würde gerne, dass du in Ruhe noch weiter sprichst mit Simone, mit meiner Psychologin. Ja, das ist auch ganz gut. Ich danke dir trotzdem noch und deine Sendung ist so toll. Vielen Dank. Dass ich heute gleich durchgekommen bin. Ich wünsche dir sehr, dass du zur Ruhe kommst, Ute. Ich hoffe, das habe ich mir immer gewünscht. Ja, und dass du dann in den nächsten Wochen und Monaten so ein für dich gutes, eine gute Richtung wieder einschlagen kannst für dein Leben. Ja, das kann auch krank machen, sowas, so eine Beziehung, ne? Alles Gute wünsche ich dir. Alles Gute wünsche ich dir. Und du legst auf und wirst von Simone zurückgerufen. Das ist nett, danke dir. Alles Liebe, tschüss. Danke, tschüss. Christoph ist hier. Christoph ist 29. Guten Morgen. Hallo? Hallo Christoph. Okay. So, du bist dran. Ich hätte niemals gedacht, dass ich da mal anrufe. Und nun ist es passiert. Aber ich habe eine ganz nette Geschichte zu. Und zwar... Geh mal mit dem Hörer irgendwie anders an das Telefon. Das klingt, jetzt du klingst so aus der Dose. Ja. Ja, versuch mal, leg mal los. Okay. Und zwar zu dem Thema Liebe zu Gegenständen. Und zwar hatte ich mal, ich bin super nervös irgendwie. Ich hatte mal ein ein kleines Verhältnis zu meinem Verstärker. Zu deinem Verstärker? Verstärker. Und zwar ist das nicht so ein normaler Verstärker gewesen, den man so kennt, so diese normale Form, sondern der war halt länglich irgendwie. Mhm. Also den konnte man auch nicht irgendwie jetzt wie so Bausteine aufeinander stellen, sondern war länglich. Und ja, in den habe ich mich tatsächlich richtig verliebt, so von dem ersten Moment, wo ich den da in dem Laden gesehen habe. So, nun kann man ja so ein Gerät ja so toll finden, man kann auch sagen, ich habe mich verliebt, oder man kann ja sagen, ich habe mich in ein Auto verliebt. Ja. Aber was bedeutet diese Aussage? Das war schon so ein bisschen mehr. Ich habe mich da eben so ein bisschen erschrocken drüber. Und zwar war das folgendermaßen, ich habe den also gekauft, zu Hause hingestellt, war sehr glücklich damit. Und irgendwie dachte ich, dann fing das an, irgendwie stärker zu werden. Ich habe mich zum Beispiel abends dann mit einer Flasche Wein hingesetzt, das ist auch noch okay, ich weiß. Und dann habe ich aber angefangen, so diese Wärme zu lieben. Man konnte, das war ein Röhrenverstärker, da konnte man so dieses Glimmen, ne, dieser Röhren sehen. Und ich habe mich da immer mehr angezogen gefühlt, habe den also gestreichelt, zum Beispiel da, ne. Und habe zum Teil auch diese Regler da geküsst. Ich sage es mal, ich unterbreche dich mal. Wenn jetzt jemand gerade zufällig bei uns reingeschaltet hat und das jetzt hört, dann denkt derjenige wahrscheinlich, der hat einen an der Klatsche. Ne? Ich möchte auch nicht, dass wir das Thema veralbern. Es gibt wirklich diese sexuelle Ausrichtung, dass Menschen so etwas empfinden. Ich bin bei dir noch nicht so sicher, ob das nur mal so eine... Ja, so ein kleines bisschen so war, ob das wirklich so ernst und fundiert war. Ich glaube, es war eine Mischung und ich habe, glaube ich, den Dreh nochmal da irgendwie rausgekriegt. Also es bezog sich nur auf diesen Verstärker? Es bezog sich nur auf diesen Verstärker. Ich hab mir und wie lange ging das? Das ist schon eine Weile her. Also es war ungefähr vor 7, 8 Jahren. Und wie lange hielt das an? So 3, 4 Jahre. Weißt du, Jahre. Das Schwierige ist an, natürlich, wo fängt es an, in eine besondere Art sich umzuschlagen? Man sieht ein Gerät, man findet es cool, wie das glüht. Dann habe ich zwei Ringe gekauft und dann habe ich einen getragen und den anderen habe ich halt hinten an das Lautsprecherkabel gemacht. Ne? Von dem Verstärker. Irgendwie hatte ich auch manchmal das Gefühl, irgendwie ich könnte dem fremd gehen, ne? Wenn ich in so einem Laden irgendwie einen anderen Verstärker gesehen habe, dann habe ich irgendwie gedacht... Weißt du, was mich bei dir so wundert? Die Leute, mit denen ich darüber gesprochen habe, die verlachen sich selbst nicht, aber du lachst selbst immer zu. Ja, so eine Mischung. Ich habe irgendwann, so ein richtig freies Lachen ist es nicht... Ich habe irgendwann festgestellt, dass das einen ziemlich traurigen Hintergrund hatte. Nämlich? Und zwar, weil ich zu der Zeit keine Freundin hatte. Naja gut, das haben viele verlieben sich auch nicht gleich in den Verstärker. Bei mir war das aber schon so. Also ich habe es wirklich gesehen, meine Schulkollegen und so, damals war ich halt noch so, ne, in der Schule, die hatten eine Freundin und ich nicht und das hat mich sehr beschäftigt. Ich fand das sehr traurig und war so ein bisschen oder überzeugt mich jetzt noch nicht. Überzeugt mich jetzt noch nicht als Erklärung dafür, was du mir gerade erzählt hast. Ich habe das für mich irgendwann festgestellt. Das hörte dann nämlich auch auf. Ich habe diese ganzen Sachen abgeschafft. Auch. Welche Sachen? Diese ganzen HiFi-Geräte und so, ja, ne? Ja. Abgeschafft, auch diesen Verstärker. Und ich wusste dann auch wirklich, also bei mir war es auf jeden Fall, mir fehlte einfach wirklich eine Freundin. Hast du diesen Verstärker, warst du zärtlich mit diesem Verstärker? Ja, du hast ihn geküsst. Ja. Gab es eine sexuelle Attraktion, die von dem Verstärker ausging? Nee, nicht so. So ein bisschen halt durch dieses Röhrenglück, aber so richtig, wie man jetzt so richtig so Sex... Nee. Das war aber fand ich nachher auch so rückblickend schlimm. Schlimm oder nicht schlimm? Schlimm. Fand ich doof. Warum? Weil ich finde, ein Herz sollte nicht an so einem Teil hängen, so. Bei einem Mensch okay. Ja. Ich fand nachher das Komische, dass ich richtig so eine Beziehung hatte zu so einem Gerät. Und für mich war nachher die Sache klar. Ich hatte mal einen Anrufer, der ein solches Verhältnis zu seiner Heimorgel hatte. Ja, da habe ich am Anfang auch gelacht, aber das war dann wirklich alles andere als zum Lachen, sondern es war also wirklich sehr ernst, weil da auch eine transsexuelle Identität hintersteckte. Und der erzählte, dass wenn er die hintere Klappe abnahm von der Heimorgel und er so in das Innere reingucken konnte, so wie du zu den Röhren, wenn er zu den Kabeln und so etwas reinschauen konnte, war das für ihn etwas ganz Großes. Das war dann auch, ging hin bis zu einer sexuellen Erregung. Aber das war wirklich sehr, sehr tief verwurzelt in dem Leben dieses Menschen. Bei dir war das dann nur so eine Kapriole, sage ich mal. Ja. Das ist heute ist das weg. Ich würde sagen, es war einfach. Heute ist es wieder eine Frau, wenn die glüht, die macht dich an und nicht eine Röhre. Ich habe zurzeit also eine super nette Freundin. Ja. Sind seit 2 Jahren zusammen. Davor hatte ich dann auch irgendwie Beziehung und dann war das überhaupt keine Frage mehr. Hast du das mal deiner Freundin erzählt von? Kein Thema. Nein. Ich wollte gerade sagen, wenn das wirklich so war, wie du es gerade erzählt hast, ist einem das eigentlich doch auch peinlich, ne? Oder? Ja, ein bisschen schon. Weil ja, die meisten Menschen lachen einen aus. Ich lache dich nicht aus, wenn das wirklich so stimmt, wie du es erzählt hast, weil ich weiß, dass es das gibt. Ja. Mir ist es so ein bisschen peinlich, weil das irgendwie zu so einem Gegenstand war und irgendwie, nee. Mhm. Aber war so. Aber als du denn die Entscheidung, diesen Verstärker dann wegzugeben, ist dir das schwer gefallen? Nein, da war schon alles vorbei. Das war für mich klar. Da war es aus. Nee, da war für mich klar, das muss alles weg und konsequent. War das so eine Selbsterziehungsmaßnahme auch, dass du sagst? Auch nicht, nein. Mir war das plötzlich klar. Mir war plötzlich klar, was mir da fehlte und was ich mit dem Ding mache. Und dann hatte dieses Ding, verdient. Verstehe. Also. Ist denn zumindest bis heute so ein Spaß oder eine Faszination an elektronischen Geräten geblieben, die in einer besonderen Weise vielleicht designt sind oder? Ist nicht mehr außergewöhnlich, nein. Alles und ich halte mich da ehrlich gesagt auch so ein bisschen fern davon. Also ich. Damit du nicht rückfällig wirst. Ja, das hätte ich jetzt nicht gesagt, aber irgendwie halte ich mich da so ein bisschen von zu. Und ich bin, also na gut, vermisse das gar nicht. Irgendwie. Also heute in guten weiblichen Händen befindest du dich und das war so eine Geschichte aus deiner Vergangenheit. Ja. Hast du es überhaupt jemandem schon mal erzählt? Nee. Das glaube ich dann wiederum auch, weil man denkt ja dann das eine und das andere, wenn man das so hört. Ja. Christoph, danke für den Anruf. Ja. Alles Gute. Alles okay. Tschüss. Ciao. Und hier ist Kai. Kai ist 33. Guten Morgen. Jo, schönen guten Morgen. Hallo Kai. Hallo. Schön, dass du da bist. Ja, ich bin da. Um was geht's bei dir? Ja, und zwar geht's bei mir um das Thema Panikstörung, Panikattacken. Du leidest darunter? Ich leide darunter. Wann hast du Panikattacken? Ja, das ist immer schwer zu sagen. Sowas kommt immer ganz plötzlich. Das Ganze fing an vor knapp 2 Jahren. Mhm. Habe da als erstes meinen plötzlichen Job verloren von heute auf morgen. Was hattest du für einen Job? Einzelhandel als Verkäufer. Und was war das für eine Panikattacke, die da plötzlich kam? Nee, da kam noch gar nichts. Da habe ich nur plötzlich meinen Job verloren. Ach so, verstehe. Mhm. Und kurz danach ist mein Bruder verstorben. Mhm. Und danach ging das dann los, dass man dann, man sitzt in der Straßenbahn zum Beispiel und auf einmal kriegt man keine Luft mehr, kriegt Schweißausbrüche, hat das Gefühl, man kippt gleich um. Lass mich nochmal eine Nachfrage stellen zu dem Bruder. Wie alt war der Bruder? Der ist gestorben mit 34. Und was ist da passiert? Der war von Kindheit an war der schon körperbehindert, hatte Rheuma, musste von klein auf immer viel Cortison schlucken und hatte eigentlich eine Lebenserwartung von 30 Jahren. Ah ja. Also ich bin sozusagen damit aufgewachsen, dass er halt irgendwie irgendwann mal bald sterben wird. Und hattest du eine enge Beziehung zu ihm? Ich bin mit ihm aufgewachsen. Also ich habe meine Kindheit eigentlich mit ihm verbracht, bis ich dann irgendwann ausgezogen bin. Ja. War das denn eine innige Bruder-Beziehung? Ja, ich sag's mal so, also wo er noch mehr machen konnte, haben wir halt viel miteinander gemacht, auch später, wo er dann im Rollstuhl war. Er konnte ja irgendwann nicht mehr gehen, weil die Gelenke kaputt waren. Und ja, man hat halt viel mit ihm gemacht. Man ist mit ihm in die Stadt gegangen, man hat ihm Rollstuhl durch die Gegend geschoben. Er war ja so, also er war ja so fit im Kopf, man konnte sich normal mit ihm unterhalten, alles Mögliche. Es war halt nur, dass er körperlich behindert war. Aber das ist ja dann interessant, dass diese beiden Ereignisse zusammenkamen, die Kündigung und der Tod des Bruders, und dass dann die ersten Attacken auftauchten. Ja, das sagte ja dann auch die Psychologin, das ist wahrscheinlich mit dem Tod und mit der... Wie stark ist es denn heute ausgeprägt? Also es war so, dass es erstmal denkt man natürlich, man ist krank, wo es anfing. Ich habe immer gedacht, ich habe körperlich irgendwelche Schäden, ich habe was mit dem Herzen, ich bin nachts mit dem Krankenwagen ins Krankenhaus gefahren, weil ich gedacht habe, ich kriege eine Herzattacke. Solche Geschichten habe ich halt gemacht und bin zu mehreren Ärzten gegangen, bin gründlich untersucht worden, bin kerngesund. So, dann geht man irgendwann zum Psychiater, der redet mit einem, verschreibt ein Antidepressiva, die ich auch anfangs nicht genommen habe, weil ich gedacht habe, ich habe doch psychisch keinen an der Macke, mir geht's doch gut, irgendwie habe ich körperlich was. Habe sie dann aber genommen, habe dann mein Leben wieder mehr oder weniger in den Griff gekriegt, habe wieder normal angefangen zu leben. Ja. Und bin immer weiter zur Psychiaterin gegangen und die hat mir irgendwann gesagt, ich sollte absetzen, ich bin gesund. Habe die dann abgesetzt. Ja, und das Ganze ist jetzt seit 8 Wochen wieder da. Ach so, durch das Absetzen der Medikamente ist es wieder voll ausgebrochen. Genau. Was heißt das? Was bedeutet das jetzt? Ist es wieder voll ausgebrochen? Also es bedeutet, dass man zu Hause sitzt, man kriegt Zittern, man kriegt Schweißausbrüche, man traut sich nicht raus, weil man Angst hat, man kippt um. War jetzt mit Freunden in der Stadt gewesen. Sobald da viele Leute sind, kriege ich wieder Schweißausbrüche, kriege Herzrasen. Es hat damit zu tun, dass Menschen da sind, das kann dich in Panik bringen? Es ist einfach, ja, es ist einmal, dass viele Menschen da sind. Das kann einen in Panik bringen. Es kann einen auch in Panik bringen, wenn man nur draußen rumgeht. Es gibt jetzt keinen direkten Auslöser, wo ich jetzt sagen würde. Und so zum Beispiel so ein Gespräch jetzt hier mit mir und eben so in der Öffentlichkeit, fällt dir das auch sehr schwer oder geht dir das ganz einfach, ganz leicht von der Hand? Ich sage mal, so ein Gespräch am Telefon, das geht, das ist okay. Auch in der Öffentlichkeit kann ich normal reden. Aber ich habe halt immer im Hinterkopf das Gefühl, dass ich diese Panikattacke, ich muss mich dann immer konzentrieren, dass wenn eine aufkommt, dass ich das Gefühl habe, dass eine Attacke kommt, dass ich das irgendwie versuche zu unterdrücken. Wenn jetzt eine käme, müsstest du dann sofort auflegen oder was würde dann geschehen? Meine Stimme würde zittriger werden. Ach so. Würde nervöser werden. Würde Schweißausbrüche kriegen. Wie lange hält denn dann so eine Attacke an? Es kann von 10 Minuten bis zu einer Stunde dauern. So lange? Oder auch mal einen ganzen Tag. Und diese Medikamente, die du genommen hast, die hatten das so unterdrückt, dass überhaupt keine Panikattacke mehr auftrat? Nein, es hat das Ganze ein bisschen weiter unterdrückt. Also es kam zwar schon noch, aber nicht mehr in der Stärke. Bist du denn ausschließlich medikamentös behandelt worden oder auch psychotherapeutisch? Also es gab eine Verhaltenstherapie, wie man sich in Gruppen verhalten sollte, jetzt bei großen Menschenmengen und so weiter. Sowas gab es halt, also sowas habe ich auch gemacht, aber wenn ich eine Panikattacke zu Hause kriege oder ich gehe mit dem Hund jetzt alleine durch den Park, da sind nicht viele Menschen. Da kann ich mit einer Verhaltenstherapie wenig anfangen, wenn da eine Panikattacke aufkommt. Das glaube ich auch. Und so mein laienhaftes Bauchgefühl sagt mir, dass du nicht richtig behandelt worden bist bisher. Weil ich weiß, dass dieses Krankheitsbild, das ist ja nun eine seelische Erkrankung, dass man dieses Krankheitsbild recht gut behandeln kann. Man muss nur gezielt die richtigen Behandlungsmethoden wählen, auch die passend ist für denjenigen, der nun gerade darunter leidet. Ich würde dich da wirklich gerne mit meiner Fachfrau jetzt gleich verbinden, dass du wirklich dann eine richtig fundierte professionelle Beratung bekommst, Kai. Denn ich glaube, das musst du anders angehen. Ja, ich meine, ich will ja die Sache auch irgendwann loswerden. Ja, eben, genau. Du bist damals entlassen worden. Hast du denn seitdem wieder arbeiten können oder hast du eine Arbeit gefunden? Also es ging nicht. Ich hab mich halt beworben, auch immer verschieden. Ich war auch bei Vorstellungsgesprächen. Aber irgendwie kam das halt auch mit dazu. Jede neue Absage gibt dann wieder einen auf den Kopf drauf und man fällt wieder in so ein Loch ein. Verstehe. Das heißt, du müsstest eigentlich erstmal richtig gesund und stabil werden, um dich dann in diesen ganzen Hexenkessel von Bewerbung und Bewerbungsgesprächen und so weiter wieder zu begeben. ja, muss halt die Stärke wieder haben, die genau, ich halt hatte. Genau. Lebst du in einer Beziehung? Nein, ich bin Single. Du bist Single. Und du lebst alleine in einer Wohnung, oder? Ich lebe alleine mit meinen beiden Tieren. Was für Tiere hast du? Hund und eine Katze. Der Hund bringt mich zum Glück immer noch raus. Hast du denn einen Freundeskreis auch, oder lebst du ziemlich alleine? Nein, ich hab schon einen Freundeskreis. Damals, wo das anfing, habe ich mich dann halt so ein bisschen zurückgezogen. Mhm. Habe mich abgekapselt von denen. Der Nachteil ist, man stößt auf wenig Verständnis, weil die Leute es halt nicht nachvollziehen können. Meinst du, dass manch einer so denkt, ach, der soll sich nicht so anstellen und ein bisschen am Riemen reißen, dann geht das schon? Genau, mhm. Der spinnt ein bisschen rum oder irgendwie sowas. Also man hat halt den Eindruck. Und man kriegt es halt immer wieder vorgehalten, dass man sich doch einen Job suchen soll. Mhm. Gibt es denn dennoch Momente, wo du dich einsam fühlst? Ja, klar gibt es diese Momente. Ostern zum Beispiel. Habe ich 4 Tage zu Hause rumgesessen alleine. Ja. Und was machst du dann, wenn du alleine zu Hause bist? Fernseh gucken. Nur Fernseh gucken? So eine Dinge. Bitte? Und was noch? Und mit dem Hund rausgehen. Mit dem Hund rausgehen. Mhm. Ja. Ja, ist kein lebensfüllendes Thema, ne? Nee, definitiv nicht. Mhm. So, da muss was passieren. Und da muss gezielt und richtig gut rangegangen werden. Wie man das macht, würde ich, wie gesagt, dir gerne erklären lassen von meiner Psychologin. Ja, okay. Dann legst du bitte auf und Simone ruft dich gleich an, Kai. Okay. Alles Gute wünsche ich dir. Jo, danke dir. Tschüss. Tschüss. Morgen, ihr Lieben, heißt unser Thema Hotel Mama. Ich möchte gerne mit Menschen sprechen, die sich noch von der Mama bedienen lassen, bekochen lassen, waschen lassen von der Mama und weiß ich was alles, die eigentlich schon in einem Alter sind, wo sie auf eigenen Beinen stehen sollten. Und ich möchte gerne mit den Müttern reden. Wie findet ihr denn das, dass euer Sohn, eure Tochter noch immer bei euch wohnt, obwohl sie oder er vielleicht schon 35 ist oder 40 gar. Und ich würde auch gerne mit Partnerinnen von Mama-Söhnchen reden oder gerne mit Partnern von Mama-Mädchen. Also das Hotel Mama heißt unser Thema morgen. Und wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, ab 0 Uhr könnt ihr anrufen oder dann natürlich während der Sendung auch oder rund um die Uhr mailen. Hier ist Daniel. Daniel ist 24 Jahre alt und ich habe die Zeit vergessen, sehe ich gerade. Aber ich begrüße noch kurz und wir versuchen ein bisschen zu reden. Hallo Daniel. Hallo Domian. Und was geht's bei dir? Bei mir geht's drum, also ich habe in 5 verschiedenen Beziehungen wurde ich 5-mal von 5 verschiedenen Frauen betrogen. Ach du lieber Himmel. 5-mal hintereinander? Ja, genau. Wie viele Jahre hat sich das hingezogen? Das ist jetzt von meinem 18. Lebensjahr bis jetzt zu meinem 24. Dann bist du aber gebeutelt. Ja, kann man so sagen. Richtig schlimm und heftig betrogen? Ja, also 3-mal kam ich drüber zu, wo ich eine Freundin hatte, die mit einem anderen Kerl im Bett gelegen hat. Und da bist du dazugestoßen? Ja, genau. Und ja, das letzte Mal hier wurde ich von meiner Freundin, jetzt war jetzt Mitte Januar betrogen. Die hat mich betrogen, in dem sie in der Kur gewesen ist. Mhm. Sie war nur für 5 Wochen in der Kur, sie wollte abnehmen, ja, und dann kriegt man einen Anruf aus der Kur von Bad Kissing, ja, tut mir leid, ich habe dich betrogen im anderen. Jetzt überlege ich gerade, ist das jetzt einfach nur ein saublöder Zufall oder suchst du dir immer die falschen Frauen aus? Ja, die falschen Frauen, ich vertraue einer Frau zu schnell, ich gebe mich zu schnell auf, ich denke immer direkt, ja, das ist die Frau für mein Leben und nur die und sonst keiner. Wenn das jetzt so oft schon passiert ist, was hat denn das jetzt für eine Konsequenz für dich? Ja, das Vertrauen zu Frauen verschwindet mittlerweile. Das bedeutet, wie lange bist du jetzt solo? Ja, seit jetzt mit Januar, seit dem 15. Würdest du sagen, dass du aufgrund der Skepsis vielleicht noch länger solo sein wirst als eigentlich gewünscht? Ich würd ja noch mal gerne eine Frau lieben dürfen, aber das Problem ist einfach, das ist halt das Schwere, einer Frau nochmal zu vertrauen. Mhm. Ja, das ist natürlich so eine Sache, dass du vielleicht am Anfang auch ein bisschen strenger bist so in der Auswahl, dass du dir vielleicht deine Partnerin auch ein bisschen sorgfältiger aussuchst und nicht so blauäugig daran gehst, wie du es vielleicht bisher getan hast. Das ist einfach. Das Problem ist jetzt auch bei mir, mein Beruf leidet runter, ich bin vom Beruf Koch, habe keine Nerven mehr, keine Kraft mehr, kein gar nichts mehr. Glaube ich. Insofern wäre es, glaube ich, ganz gut, erstmal eine Ruhephase eintreten zu lassen und nicht schon wieder eine neue Beziehung anzufangen. Und erstmal dich so ein bisschen zu ordnen und mal vielleicht die ganzen Beziehungen mal so durchzugehen und mal zu überlegen, was hatte die Frau für Charaktereigenschaften, wie hat die mich geblendet, wo bin ich drauf reingefallen, dass du daraus lernst, dass das nicht nochmal passieren kann. Ja, das ist bei mir auch meine Eifersucht. Also ich bin so oft betrogen worden, dann wenn meine Freundin sagt, hier, ich gehe mit einer Freundin in die Disco, dann ich vertraue der auf der einen Seite schon voll und ganz. Bloß ich habe auch der Hass gegen die Männer, weil ich genau weiß, wie Männer sind. Also manche Männer kann man am liebsten erschießen. Naja, Daniel, meine Sendung ist vorbei. Wir rufen dich aber gleich nochmal an. Das war jetzt ein bisschen sehr kurz mit uns beiden. Okay, bis gleich. Alles klar. Tschüss. Tschüss. In der Technik, Gundel Blendin, morgen sind wir 15 Minuten später im WDR Fernsehen. Gute Nacht. Bis